Ingolf Turban und die Vogtlandphilharmonie unter Leitung von Dorian Keilhack machen den Anfang mit dem Konzert für Violine und Orchester von Eberhard Klemmstein. Thank you. Thank you. Ingolf Turban war der Solist im Konzert für Violine und Orchester von Eberhard Klemmstein. Dorian Keilhack dirigierte die Vogtlandphilharmonie. Katja Lunkenheimer und Ines Lunkenheimer am Klavier spielen jetzt eine Fantasie von Holmer Becker. Fantasie von Holmer Becker. Die Pianistinnen waren Katja und Ines Lunkenheimer. Es folgen Wege und Stationen, 5 biografische Notizen von Franz Möckel. In behutsam schreitender Bewegung, zugleich heiter und verhalten, bewegt und drängend, mit Zuversicht und Vertrauen, sehr bestimmt und sicher. Es musizieren Johannes Donhauser Fagott, Klaus Rohleder Horn, Edgar Eichstätter Klarinette, Raimund Seifert Kontrabass, Burkhard Sauber Violoncello, Martin Peetz Viola sowie Detlef Messerschmidt und Emil Kislasar Violine. Thank you. Wege und Stationen, fünf biografische Notizen von Franz Möckel. In einer Aufnahme mit Johannes Donhauser, Klaus Rohleder, Edgar Eichstätter, Raimund Seifert, Burkhard Sauber, Martin Peetz, Detlef Messerschmidt und Emil Kiss-Lazar. Von Sold Gardoni nun die Sonata da Chiesa für Trompete, Posaune und Orgel. Mit Matthias Eckert, Trompete, Saya Hagiwara, Posaune und Anke Veit an der Orgel. Thank you. Matthias Eckert, Trompete, Seiya Hagiwara, Posaune und Anke Veit an der Orgel spielten diese Sonata da Chiesa von Jolt Cardoni. Zu unserer nächsten Komposition, Alte Liebessplitter, wurde Lorenz Schmidt von Gedichten inspiriert, die Nortrud Buge Erli geschrieben hat. Sehnsucht, Märchen, kleines Autobahnglück, Haiku und Wassergedicht. Rezitation und Gitarre, Lorenz Schmidt. Sehnsucht. Papiersterne, Gedanken im Winter. Ich schneid meine dünnen Sehnsüchte aus, blase sie vom Balkon in den Teich. Sternfische schwimmen im Eis. Märchen. In alten Märchen steht unser neuer Anfang geschrieben als Ende. Du bist wieder da. kleines Autobahnglück. Herzhüpfer, golden. Mein Gesicht immer noch in deinen Handflächen. Wie anfangs. Wegweiser zeigen weiß auf blauem Grund nach Hause. Haiku. Früh noch im Dunkeln, hoch vor mir her, segelst du, kleine Wolke, tagwärts, Mondlicht durchscheint dich. Wassergedicht. Wetterleuchten überm Wasser, sommerwarme Nacht. Wir sind sehr jung. Das war Lorenz Schmidt mit seiner Komposition Alte Liebessplitter nach Gedichten von Nortrud Boge-Erli. Zuletzt nun im Concerto Bovarese auf Bayern 2 die Rhapsodia Festiva, ein Konzert für Saxophon, Klavier und Orchester von Kerstin Thieme. Drei Sätze: Fanfare e Bandiere, Romanza Notturna und Rondo di Danza. Norbert Nagel als Saxophon und Dorian Keilhack am Klavier werden begleitet von den Nürnberger Symphonikern, Leitung Thomas Gabrisch. Thank you. Thank you.

Norbert Nagel, Dorian Keilhack und die Nürnberger Symphoniker, dirigiert von Thomas Gabrisch, waren das, mit der Rhapsodia Festiva für Saxophon, Klavier und Orchester von Kerstin Thieme.